Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Eine unbekannte, männlich gelesene 21-jährige Person aus Marokko wurde am 6. Januar 2022 durch die Polizei insofern ermordet, als dass er durch so die Folgen der schweren Verletzungen ins Koma fiel und danach verstarb. Eine männlich unbekannte Person, 33 Jahre alt, wurde am 9.2.2022 durch die Polizei ermordet. Johanna de Souza, 34 Jahre, eine weiblich gelesene schwarze Frau aus München, verstarb am 22. April 2022 in einer Münchner Klinik, in der sie sich selbst eingewiesen lassen hat. Eine männlich gelesene, 47 Jahre alte Person aus Mannheim mit kroatischen Wurzeln verstarb am 2. Mai 2022 infolge Polizeigewalts. Bilal Jafal, männlich, 31 Jahre alt, erlag in Chemnitz seinen Verletzungen. Er war aus dem Libanon geflüchtet. Am 19.05.2022. Armin F., 23 Jahre, kam ursprünglich aus Somalia und wurde am 2. August 2022 in Frankfurt durch ein Spezialeinsatzkommando getötet. Josef Berdichewski, 48 Jahre alt, verstarb am 6.08.2022 in Köln. Er erlag tödlichen Schüssen durch die Polizei. Mohamed Lemaine Dramé, er war 16 Jahre alt und kam aus dem Senegal. Er war eine unbekleidete, minderjährige, geflüchtete Person, die sich in einer akuten psychischen Krise befand. Die Polizei feuerte 6 Schüsse auf ihn ab und er verstarb am gleichen Tag im Krankenhaus am 8. August 2022. Ein aus Afghanistan geflüchteter, 20 Jahre junger Mann wurde am 8.9.2022 durch die Polizei mit 3 Schüssen hingerichtet. Kupa Ilingua Medat Mutombo, 64 Jahre alt, verstarb am 6.10.2022 in Berlin, 3 Wochen nachdem er Polizeigewalt erfahren hatte, verstarb er in der Uniklinik Charité. Und mit diesen erschütternden Nachrichten begrüßen wir euch zur Januarsendung des anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Heute geht's um Polizeigewalt. Wir hatten im Jahr 2021 zum Ende hin schon mal eine Sendung zum Thema Erinnern als Widerstandsform gesendet und dort Namen verlesen von Personen, die im Jahr 2021 infolge Polizeigewalt gestorben sind. Wir haben uns vorgenommen, diesen Menschen, die durch Polizeigewalt verstorben sind, jedes Jahr nun zu gedenken und ihre Namen im Gedächtnis zu behalten. Und deswegen haben wir sie auch heute wieder verlesen. In der heutigen Sendung geht es, wie gesagt, um Polizeigewalt. Wir sprechen mit der Kooperation gegen Polizeigewalt Sachsen und werden auch ganz kurz auf Lützerath eingehen, weil da auch zurzeit sehr viel Polizeigewalt stattfindet. Und am Ende ganz kurz auf die ausstehende Räumung des Haibo zurückkommen. Dazu gab es schon eine Sendung und viele Informationen. Und gerade jetzt ist es auch sehr aktuell, dass dort polizeiliche Maßnahmen stattfinden werden. Alle Namen, die wir euch am Anfang vorgestellt haben, wurden von der Kampagne Death in Custody recherchiert. Die Recherche-AG der Kampagne forscht seit 2019 zu Todesfällen von schwarzen Menschen, People of Color und anderen von Rassismus betroffenen Menschen. Sie beziehen sich dabei ausschließlich auf Deutschland seit dem Jahr 1990. Und die Ausgangsthese der Kampagne lautet, dass von Rassismus betroffene Menschen ein besonders hohes Risiko haben, in staatlicher Obhut, in Anführungszeichen, ums Leben zu kommen. Und dafür führen sie auch 3 Argumente an, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Also einerseits ist die Gruppe von Menschen häufiger generell von Polizeimaßnahmen betroffen. Da ist so ein Stichwort, was ihr sicherlich schon ganz oft gehört habt, Racial Profiling, also so aus rassistisch motivierten Kriterien durchgeführte Polizeikontrollen. Und was halt hinzukommt, ist, dass Interaktionen mit der Polizei häufiger eskalieren, da die Beamtinnen gegenüber schwarzen Menschen, POCs und Geflüchteten und Migrantinnen einfach aus rassistischen Vorurteilen und rassistischer Prägung generell schneller Gewalt anwenden. Und außerdem führen rassistische Kontrollen vielfach dazu, dass eben Menschen mit zur Polizeiwache genommen werden und diese schlimmstenfalls nicht mehr lebend verlassen. Das zweite von diesen drei Argumenten, die die Ausgangsthese unterstützen, ist, dass es generell auch Straftaten gibt, die nur Menschen ohne deutschen Pass überhaupt begehen können. Also denken wir beispielsweise an illegale Einreise oder illegalen Aufenthalt. Und somit erhöht sich natürlich auch wiederum die prozentuale Anzahl von Menschen, die im Knast landen und eben einen solchen Hintergrund haben. Und das dritte Argument für diese These ist, dass es auch nicht nur Straftaten, sondern eben auch Haftformen gibt, die nur Menschen ohne deutschen Pass betreffen. Also schauen wir beispielsweise auf die Abschiebehaft, wo es auch immer wieder zu Todesfällen kommt. Und genau, nicht nur Haftformen, sondern ja auch, es gibt ja auch besondere Gewahrsamsformen für Migrantinnen, denen Mehrheitsdeutsche nicht unterlegen, wo es auch zu Gewalt kommt. Und was auch noch besonders brisant an diesen ganzen vielen Todesfällen ist, diesen 203 Todesfällen, die ich vorhin vorgelesen habe, ist, dass es keine staatliche Dokumentation von diesen Todesfällen gibt. Also die wichtigsten Quellen überhaupt für die Recherche sind die Dokumentation der antirassistischen Initiative Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen seit 1993 sowie die jährlich veröffentlichte Liste polizeilicher Todesschüsse der Zeitschrift Kielib. Und deswegen geht die Initiative eben auch davon aus, dass es sehr viel mehr Todesfälle im Gewahrsam geben könnte und die einfach in dieser Chronik noch gar nicht enthalten sind. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, ni a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad. nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches, no me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy una artista. Te embrujan mis palabras porque soy espíritu. Die Problematik rund um die Ausweitung polizeilicher Befugnisse, Intransparenz und fehlende Konsequenzen bei Polizeigewalt ist und bleibt aktuell. Staatliche Kontrolle und Erfassung polizeilichen Fehlverhaltens findet, wenn überhaupt, nur mangelhaft statt. Beispielsweise werden polizeiliche Gewalttaten nur statistisch erfasst, wenn sie mittels Dienstwaffe zum Tode führen. Diskriminierung und Gewaltverhalten ohne Todesfolge wird nicht erfasst, Todesfälle infolge Polizeigewalts oder Fehlverhaltens selten aufgeklärt. Vor einer Woche jährte sich abermals der schreckliche Mord an Uri Jalloh. Doch seit seinem Tod hat die Polizei eher mehr Befugnisse als Einschränkungen erhalten, vor allem über das neue Polizeigesetz 2020. Das ist perfide, aber in sich auch logisch, weil im System Staat natürlich staatserhaltende und stützende Institutionen eine Sonderrolle einnehmen. Es geht um Machtsicherung. Fehlbarkeit zieht Fragen und Kritik nach sich. Also gibt es seitens staatlicher Politik ein Desinteresse an Transparenz und Kontrolle der eigenen Institutionen. Bei natürlich gleichzeitigem Interesse am Machterhalt und Ausweitung der Kontrolle über BürgerInnen, die als Sicherheit verkauft wird. Umso wichtiger wird es, dass Kontrolle der Polizei und die Schaffung von Transparenz sowie Dokumentation von unten, also von euch, mir, uns, organisiert wird. Es braucht dringend unabhängige Beschwerdestellen. Eine Anlaufstelle, die Kooperation gegen Polizeigewalt, hat sich hier in Sachsen, genauer in Dresden, gegründet im Jahr 2019. Und eine Person ist heute hier vor Ort, um zu berichten, wie das Ganze sich in den letzten 4 Jahren entwickelt hat. Hallo, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Peter, bin 30 Jahre und ich engagiere mich bei der KGP, der Kooperation gegen Polizeigewalt, seit ihrer Gründung vor 4 Jahren. Und weißt du noch, wie du dazugekommen bist? Ich bin eigentlich im Rahmen der ganzen Proteste gegen das neue sächsische Polizeigesetz 2018 und 2019 dazugekommen. Da fanden Proteste in ganz Sachsen statt und 2020 ist das Gesetz in Kraft getreten und davor hatten dann ich und einige andere Personen uns zusammengefunden und haben die KGP gegründet. Und kannst du uns einen kurzen Abriss zur Gründung, also einiges hast du ja schon gesagt, nochmal erzählen, beziehungsweise ob ihr so eventuelle Startschwierigkeiten hattet und wie ihr sie überwunden habt? Startschwierigkeiten würde ich eigentlich sagen, hatten wir nicht, sondern wir haben eine Fundraising-Kampagne ins Leben gerufen und haben da große Unterstützung von sehr vielen Leuten erfahren, haben dann Spenden gesammelt für die Eröffnung eines Büros und das haben wir dann Anfang 2020 eröffnet und seitdem bestehen wir da und wir haben glücklicherweise auch einen Raum in Dresden gefunden, also wir sind auch lokal erreichbar und Leute können einfach da vorbeikommen. Und es gibt ja so einige Angebote, die ihr habt. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen? Wir versuchen einerseits über Polizei und auch die Rechte von Leuten, die sie gegenüber der Polizei haben, zu informieren. Beispielsweise veranstalten wir Kundgebungen oder haben Informationsflyer, wo sich Leute da informieren können. Und auf der anderen Seite bieten wir aber auch Beratung an, wo Leute dann zu uns kommen können, die Polizeigewalt erlebt haben oder die Zeugen von Polizeigewalt geworden sind und dann gibt es bei uns da einen geschützten Rahmen, wo wir über diese Erlebnisse sprechen können und wo wir dann auch weitere Schritte vermitteln können. Also wir arbeiten beispielsweise mit anderen Stellen zusammen, wo wir psychologische Hilfe vermitteln können. Wir können juristische Hilfe durch einen Anwalt oder eine Anwältin hinzuziehen beziehungsweise den Kontakt vermitteln. Das sind so die Angebote, die wir anbieten. Kannst du uns noch eine kurze Zusammenfassung der Befugniserweiterung durch das Polizeigesetz geben, also für Menschen, die sich damit eben noch nie beschäftigt haben? klar. Das Gesetz ist 2020 in Kraft getreten und einer der ersten Paragraphen definiert die abstrakte Gefahr. Das ist so ein Hauptpunkt im Gesetz. Das heißt, die Polizei selbst kann aufgrund ihres Erfahrungshintergrundes, der ja sehr subjektiv geprägt ist, einschätzen, ob eine Person oder eine Situation eine abstrakte Gefahr darstellt. Und darunter können halt sehr, sehr viele Sachen einfach fallen. Das ist der Kernpunkt im Gesetz, würde ich sagen. Dann darüber hinaus gibt es beispielsweise eine 30 Kilometer Grenzzone von der tschechischen und polnischen Grenze aus gesehen. Und in dieser Zone, 30 Kilometer nach Sachsen reinreichend, was ungefähr so ein Drittel bis die Hälfte von ganz Sachsen abdeckt, ist Kennzeichenerfassung auf Autobahnen und Gesichtserkennung möglich. Dann gibt es auch eine Militarisierung der Polizei durch Waffen und erweiterte Ausrüstung. Auch das Ordnungsamt wird mit mehr Befugnissen und auch teilweise mit Waffen ausgerüstet. Und insgesamt gibt es auch noch eine Beschneidung von Freiheitsrechten durch Aufweichung von Geheimnisträgerinnen und deren Rechten und außerdem auch noch eine Erweiterung von Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten. Das heißt, es gibt mehr Handy- und Videoüberwachung, die die Polizei anwenden kann. Und es gibt beispielsweise auch Einrichtungen von Gefahrengebieten und Kontrollgebieten. Und das war auch der Grund, warum ihr diese Karte veröffentlicht habt, oder? Diese Karte mit den gefährlichen Orten. Also das ist doch die Quintessenz daraus, ne? Dass ihr das nochmal genau offen, also einfach zeigen wollt, welche Gebiete quasi betroffen sind und dass Menschen, wenn sie sich dort aufhalten, es einfach auch wissen. Mhm, ganz genau. Das haben wir erst letztens auf unserer Website kgp-sachsen.org veröffentlicht. Und diese Karte zeigt in ganz Sachsen die Gebiete, wo eben die Polizei solche Kontrollbereiche eingerichtet hat. Das ist beispielsweise in Dresden, in Gorbitz, der Amalie-Dietrich-Platz, dann der Scheunevorplatz in der Neustadt, der Alaun-Park, der Albert-Platz. Genau, das sind hauptsächlich so Gebiete, wo eben sehr viel Durchgangsverkehr stattfindet, wo viele Bahnen beispielsweise auch ankommen, also Straßenbahnen, wo viele Leute sich aufhalten. Das sind hauptsächlich diese Punkte. Also Hotspots, ne? Ganz genau. Mhm. Durch diese Einrichtung von solchen Gefahrengebieten findet halt eine Kriminalisierung von Stadtteilen statt. Beispielsweise die Neustadt oder Gorbitz, diese werden als gefährlich gelabelt. Es wird da damit argumentiert, dass dort irgendwie ein erhöhtes Aufkommen von Straftaten stattfindet oder Drogenhandel. Und einhergehend damit passiert aber eben auch eine Verstärkung von Kontrollen, Racial Profiling, also rassistische Polizeikontrollen finden statt und diese Kontrollbereiche ermöglichen eben der Polizei erweiterte Befugnisse, die sie dann auch dort eben gegen sehr viele Menschen anwenden. Gibt es oder wisst ihr von Feedback von der Polizei gegenüber eurer Kooperation? Ist euch da irgendwas bekannt? Bisher kenne ich da nichts. Okay. Magst du uns ein bisschen erzählen über die Entwicklung der Strukturen seit Entstehung? Also wenn ihr so ein Fazit zieht, als ihr angefangen habt, ob euch da irgendwas auffällt, was sich vielleicht ja, strukturell vielleicht noch mehr gefestigt hat? Also ich denke, Anfang 2020 war der Fokus da noch sehr da auf dem Polizeigesetz und der ist auch dann nochmal im Rahmen dieser Black Lives Matter Proteste sehr verstärkt worden. Da gab es ja auch eine sehr große Demonstration in Dresden. Es waren sehr viele Leute, die sich auf einmal für das Thema Polizeigewalt interessiert haben, aufgrund des Todes oder der Ermordung von George Floyd in den USA durch Polizisten. Und das hat eben dann nochmal gezeigt, dass Polizeigewalt eben ein globales Problem ist, sei es jetzt in den USA, sei es beispielsweise in Nigeria oder Hongkong oder Belarus und eben auch in Deutschland oder Frankreich. Und da gab es eben einen großen Fokus auf Polizeigewalt, weshalb wir dann auch uns versucht haben, damit einzubringen und irgendwie Kontakt mit Leuten zu knüpfen, die von Polizeigewalt betroffen sind. Und nichtsdestotrotz muss man dann aber auch sagen, fand ja im Jahr 2020 die Corona-Pandemie statt und das hat eben auch nochmal einschneidende Auswirkungen auf unsere Arbeit gehabt, weil natürlich durch das Physical Distancing, also dass man versucht hauptsächlich entfernt zu Leuten zu sein oder nicht mit vielen Leuten sich in einem Raum aufzuhalten beispielsweise, dann unsere Beschwerdestelle da nicht so stark angenommen hat, weil Leute halt Angst hatten, so in Kontakt zu treten, sich mit Leuten zu treffen. Und auf der anderen Seite konnte man dann aber auch sehen, dass da eine verstärkte Einschränkung von Grundrechten stattgefunden hat, beispielsweise die Bewegungsfreiheit Und wer hat das durchgesetzt? Das war natürlich die Polizei, die durch ihre exekutive Rolle eben mit der Durchsetzung da betraut war. Und deswegen gab es dann beispielsweise auch eine Übertragung von mehr Aufgaben und Befugnissen an die Polizei. Das heißt, die Polizei ist beispielsweise in Wohnungen einfach reingegangen und hat kontrolliert, wie viele Leute sich da aufhalten im Lockdown, weil es da eine Beschränkung an Anzahl von Leuten gab. Dann gab es eine Überwachung auf den Straßen, der Ausgangssperre. Es wurde in Restaurants oder Bars kontrolliert, welche Personen einen Impfausweis haben. Und genau, da gab es auf einmal sehr viele Befugnisse der Polizei. Außerdem auch viel Vertreibung und Kontrolle von wohnungslosen Personen, die dann eben nicht nach Hause gehen konnten, weil sie eben keine Wohnung haben. Das waren dann so Auswirkungen, die wir dann auch beobachtet haben. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite gab es natürlich auch irgendwie Gegenbestrebungen dagegen und es gab auch Proteste gegen Grundrechtseinschränkungen. Und was das für unsere Arbeit bedeutet hat, war, dass wir wenig Kontakt mit Leuten hatten, die Polizeigewalt erfahren haben, beziehungsweise diese Leute haben sich nicht an uns gewendet, aber grundsätzlich würde ich da sagen, das ist nicht, weil eben keine Polizeigewalt stattgefunden hat, sondern eben aufgrund dieses Verhaltens, dass viele Leute eben versucht haben, ihre Kontakte zu minimieren. Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar, kann man sich sozusagen bei euch nur als Präsenz melden? Oder gibt es auch Möglichkeiten, dass ihr online agieren könnt, egal jetzt, ob dass man das halt meldet und ihr dementsprechend handelt und halt das in euren Statistiken aufgreift? Oder auch halt in Lösungsvorschlägen, dass ihr halt online auch vermittelt, ob ihr jetzt mit Rechtsanwältinnen zusammenarbeitet und da Kontakte weitergebt oder halt Workshops, eine psychologische Hilfe bereitstellt? Ja, es gibt da zwei Ebenen. Also einerseits können Leute bei uns einfach im Büro vorbeikommen und mit uns sprechen. Auf der anderen Seite können sie uns über unsere Mailadresse kontaktieren und wir haben auch auf unserer Website so ein Formular Polizeigewalt melden, heißt das. Und da können Leute draufgehen und einen Vorfall beispielsweise, den sie selber erfahren haben, aber auch wo sie Zeugin oder Zeuge geworden sind von diesem Vorfall, eben melden und das kriegen wir dann. Und falls da erweiterter Austauschbedarf von der Person gewünscht ist, dann können wir danach auch ein Treffen vereinbaren. Das heißt, wir sind da auch digital oder online erreichbar. Und darüber hinaus haben wir beispielsweise auch teilweise Beratungen online durchgeführt, also über Videokonferenz und nicht nur in Präsenz. Das heißt, wir haben uns dann auch so ein bisschen den da geltenden Gegebenheiten angepasst. Genau, du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr aufgrund von Corona auch so einfach, ja, so eingeschränkt wart, um eure Angebote zu streuen, beziehungsweise Menschen vielleicht auch verunsichert waren, wie sie sie annehmen können. Nichtsdestotrotz, wie ist denn euer Resümee? Also wie wird es denn angenommen? Wie ist das Feedback der Bevölkerung? Und also welche Fälle erreichen euch? Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst. Und welche Hürden und Probleme werdet ihr in eurer Arbeit konfrontiert? Also natürlich behandeln wir Fälle, die zu uns kommen, vertraulich. Das heißt, ich kann jetzt nicht über Details von Fällen sprechen. Aber es sind in diesen zwei Jahren, wo wir, oder in diesen drei Jahren, wo wir diese Anlaufstelle geöffnet haben, mehrere Fälle von Polizeigewalt zu uns gekommen. Sowohl Zeugen, die das erlebt haben, als auch Betroffene selbst von Polizeigewalt. Und da haben wir eben auch ein Beratungsangebot mit ihnen durchführen können. Glaubst du, dass es schwierig ist, einfach, dass es die Stelle gibt, so in die Bevölkerung zu transportieren, dass es Leute auch wissen und auf dem Schirm haben? Na klar, also einerseits ist die Schwierigkeit, dass wir Leute erreichen können, weil natürlich nicht alle Leute darüber Bescheid wissen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch die Hürde hoch, einfach zu uns zu kommen und darüber zu sprechen, weil Polizeigewalt ein Thema ist, was einerseits für die Betroffenen entweder physische oder psychische Folgen haben kann, die sehr schwerwiegend sind und dann es halt auch schwierig ist, darüber zu reden. Andererseits ist es halt auch teilweise sehr normalisiert. Also wenn wir uns selber einfach mal so vor Augen rufen, wenn wir so unterwegs sind auf der Straße und dann sehen wir beispielsweise eine Polizeikontrolle, wo eine Person of Color von mehreren Polizisten umstellt ist, die gerade die Ausweispapiere kontrollieren oder nach Drogen irgendwie suchen oder was auch immer, beispielsweise auf dem Scheunevorplatz. Das ist schon auch eine Situation, wo viele Leute einfach so vorbeigehen. Das heißt, es ist einfach so eine Normalisierung und es ist so in unseren Alltag integriert. Und genau da erstmal dann darüber hinwegzukommen, den Leuten irgendwie beizustehen, sich daneben zu stellen. Ganz wichtig ist auch, den Polizeieinsatz zu filmen, auch wenn die Polizei immer behauptet, das darf man nicht. Es ist möglich. Dazu haben wir auch Beiträge auf unserer Website, was man da dann direkt sagen kann, wenn die Polizei das unterbinden will. Aber genau das ist beispielsweise auch sehr wichtig, den Betroffenen da zu Hilfe zu kommen und selber aktiv zu werden. Genau, es ist voll gut, dass du das sagst, weil das ist nämlich auch ein Thema, was uns quasi auch alle dann betrifft, ne? Weil wir alle Zeuginnen werden und oftmals vielleicht auch überhaupt nicht wissen, welche Möglichkeiten wir haben. Und jetzt und eben genau diese Menschen, die da von der Polizeigewalt betroffen sind oder überhaupt von diesen Kontrollen, sie irgendwie zu unterstützen. Sowas bietet ihr quasi auch an, dass Menschen sich also umfassend informieren können. Ja, wir versuchen natürlich so ein bisschen up to date zu sein, wie das Agieren der Polizei ist und versuchen dann eben auch Leuten zu sagen oder zu erklären, was ihre Rechte sind. Beispielsweise, dass sie nur Angaben über die Sachen, die in ihrem Personalausweis oder in ihren Aufenthaltspapieren stehen, gegenüber der Polizei machen zu müssen. Und dass sie nicht weiter bei einer Kontrolle mitwirken müssen beispielsweise. Und dass sie auch sagen können, hier, ich möchte beispielsweise, wenn ich kontrolliert werde, den Grund der Kontrolle wissen. Und die Polizei kann mich nicht einfach überall auf der Straße anhalten und kontrollieren. Das ist einfach rechtswidrig. Wie sieht es denn aus mit einer Netzwerkausweitung in andere Städte? Beziehungsweise wie seid ihr vernetzt innerhalb der Republik? Es gibt da verschiedene Stellen. Natürlich ist das Problem Polizeigewalt nicht lokal, sondern es ist über ganz Deutschland verbreitet. Es gibt da beispielsweise in Berlin die COP, in Frankfurt COPWATCH, in Leipzig gibt es auch COPWATCH. Es gibt verschiedene Gruppen, die sich genau mit diesem Thema auch beschäftigen und die auch als Anlaufstelle dienen. Das heißt, auch zu diesen haben wir Kontakt, weil wir uns natürlich auch austauschen über deren Umgehensweise mit dem Thema. Und es gibt auch darüber hinaus auch eine Zusammenarbeit zwischen uns und beispielsweise Anwälten oder eine Beratungsstelle für Betroffene von rassistischer Gewalt mit psychologischen Beratungsstellen. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass wenn Menschen vielleicht in anderen Städten irgendwie was initiieren wollen, dass sie sich auch an euch wenden können und ihr dann auch beratend zur Seite steht. Na klar, also wenn ihr selber beispielsweise sowas gründen möchtet oder euch da mehr engagieren wollt, dann könnt ihr einerseits uns ansprechen oder ihr kommt im Büro vorbei und fragt uns. Was gerade omnipräsent sind ja die ganzen Räumungen, die gerade stattfinden, Stichwort Lützerath. Oder auch bedrohte Projekte wie Heibo bleibt oder Fächer Wald. Ich habe jetzt eine Frage, da geht es um die repressiven Vorgänge bezüglich Aktivistinnen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, sprich die Forderung von der Polizei nach Vorbeugehaft, die eben in ganz Deutschland ausgeweitet werden soll. Magst du dazu was sagen? Da muss ich jetzt ein bisschen weiter zurückgreifen. Wenn wir sehen, wie so die Polizeigesetze verabschiedet wurden, dann müssen wir zuerst nach Bayern schauen, wo ein sehr repressives Polizeigesetz eingeführt worden ist. Polizeigesetze sind Ländersache, das heißt, jedes Bundesland verabschiedet sein eigenes Polizeigesetz. Und in Bayern ist da eben eine sehr restriktive Maßnahme auch bezüglich Beugehaft eingeführt worden, was der Polizei eben da genau diese Befugnisse einräumt. Und in Sachsen konnte das zum Glück abgewendet werden bei dem Polizeigesetz. Aber ja, insgesamt müssen wir da halt auch sehen, dass die Polizei da eben im Vorhinein schon mit solchen Befugnissen ausgestattet wurde. Und wir müssen davon ausgehen, dass alle Befugnisse, die solche Polizeigesetze der Polizei eingeräumt werden, eben dann auch Anwendung finden. Was wir beispielsweise jetzt in Bayern sehen, dass Leute für mehrere Wochen in Beugehaft genommen werden. Ja, und wenn wir über Bayern hinausschauen, dann sehen wir natürlich auch bundesweit eine Kriminalisierung seitens der Polizei gegen die Klimabewegung. Also das haben wir auch beispielsweise im November 2022 in Leipzig gesehen, als da mit einem massiven Polizeiaufgebot von 60 Personen, darunter Polizisten vom Terror- und Extremismusabwehrzentrum, da zwei Wohnungen von Leuten geräumt haben, die sich ein paar Monate davor in Dresden in der Gemäldegalerie Alte Meister festgeklebt haben. Und das ist natürlich klar, dass dann mit solchen Bildern transportiert wird, wenn da auch Leute vom Terror- und Extremismusabwehrzentrum dabei sind, dass halt das extrem gefährliche Leute sind. Und das ist eben genau diese Kriminalisierung und das sind die Bilder, die die Polizei versucht zu erzeugen. Wir hatten vorhin, oder du hattest vorhin schon mal angedeutet, dass die Polizeigewalt natürlich nicht nur ein deutsches Phänomen ist, sondern ganz im Gegenteil international sehr stark vertreten ist. Magst du noch mal kurz darauf eingehen, beziehungsweise auch über den Zusammenhang mit Fortschrittsbestrebungen der Bevölkerung beziehungsweise revolutionären Ansätzen mit uns sprechen? Ja, das sehen wir global auf jeden Fall. Also ob wir da 2020 nach Belarus schauen, wo die Polizei eine massive Rolle gegen die Proteste gespielt hat, oder nach Hongkong gegen das Sicherheitsgesetz oder aber auch in Nigeria, wo die Spezialeinheit SARS mehrere Dutzend Leute umgebracht hat. Und das war eben eine Spezialeinheit der Polizei. Wenn wir nach Amerika schauen, also in die USA, und dort sehen, wie viele Leute da im Jahr von der Polizei erschossen werden. Ja, also es sind globale Bestrebungen, wo Leute eben protestieren und sich gegen Missstände zur Wehr setzen. Auch beispielsweise aktuell, wenn wir jetzt in den Iran schauen, und die Polizei als exekutiver Kraft ist da eben eine zentrale Rolle inne, eben genau diese Proteste und Aufstände zu unterdrücken. Und ich denke, das ist auch so, wenn man so die Quintessenz der Polizei sich anschaut, ein ganz bedeutender Punkt, dass die Polizei eben dafür da ist, um Aufstände zu bekämpfen. Und diese Aufstandsbekämpfung wird eben durchgeführt, indem die Polizei eben militarisiert wird, indem sie mit Kriegswaffen ausgerüstet wird, indem sie immer mehr Befugnisse zur Überwachung bekommt, beispielsweise durch irgendwelche Spionage-Apps, in dem auch die Sicherheitsbehörden insgesamt in sehr vielen Ländern sehr massiv mit Befugnissen ausgestattet werden. Und da sehe ich schon eben genau dieses repressive Moment, wo dann eben die Polizei die Rolle innehat, genau diese Proteste in sehr vielen unterschiedlichen Ländern zu unterdrücken und klein zu halten. Und es wird ja auch staatlich überhaupt nicht vorangetrieben, dass es eben so eine unabhängigen Anlaufstellen gibt, wie ihr sie habt. Ne? Das wird ja eigentlich quasi nie umgesetzt. Deswegen waren eure Bestrebungen beziehungsweise die Bestrebungen von unten in Anführungsstrichen beziehungsweise der Zivilgesellschaft ja so unglaublich nötig, um überhaupt ein anderes Angebot zu schaffen. Magst du vielleicht nochmal kurz über die Ziele sprechen von KGP? Ja, ich denke, das habe ich schon teilweise erwähnt. Also natürlich einerseits informieren der Leute über ihre Rechte gegenüber der Polizei, dann natürlich auch die Unterstützung von betroffenen Personen, die Polizeigewalt oder Schikane oder Kontrollen erleben, aber dann darüber hinaus auch so ein bisschen weiterdenken und versuchen zu schauen, okay, wie ist es möglich, dass wir ein Zusammenleben haben, was auch ohne diese Kontrolle durch die Polizei stattfinden kann. Da gibt es beispielsweise diese Defund the Police-Bestrebungen, die fordern, dass die staatliche Unterstützung und die ganzen Gelder für die Polizei gestrichen werden. Und auf eine weite Perspektive gedacht, ist es, glaube ich, schon auch eine Utopie eben, dass eine Gesellschaft ohne Polizei stattfinden kann und eine Abschaffung der Polizei eben auch eine Debatte darstellen sollte. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass sie diese Arbeit macht. Wie sieht denn euer Unterstützungsbedarf aus? Und möchtest du nochmal in Bezug auf die Auflösung der Prima Kooperative nehmen? Es ist natürlich sehr schade, dass die sich aufgelöst haben. Mhm. Die Kampagne Death in Custody hat sich ja auch nicht aufgelöst, aber sie haben ihre Kampagne beendet nach 2 Jahren. Das finde ich auch sehr schade, weil die eben dokumentiert haben, welche Todesfälle es gab im Zusammenhang mit der Polizei. Seit 1990 203 Stück. Ja, ich denke, es ist super wichtig, dass Leute sich engagieren in diesem Feld und auch irgendwie Gruppen gründen, die Polizei beobachten, wo sich Leute hinwenden können. Deswegen hier nochmal ein expliziter Aufruf, dass genau ihr euch da angesprochen fühlen könnt, das zu tun. Und darüber hinaus braucht es natürlich da auch Unterstützung. Und da haben wir beispielsweise eine Fundraising-Kampagne laufen gehabt im Jahr 2020, wo wir für die letzten 2,5 Jahre unser Büro finanzieren konnten. Und genau sowas machen wir jetzt auch gerade wieder. Wir haben eine Spendenkampagne gestartet, wo wir eben auch Spenden sammeln, weil wir denken, wir möchten einerseits unabhängig sein von staatlichen Akteuren. Deswegen nehmen wir auch keine Förderung von irgendwelchen staatlichen Stellen oder von Firmen an, sondern nur von einzelnen Personen. Und dazu eben genau diese Spendenkampagne. Also wir sind eine Graswurzelbewegung, würde ich sagen. Und die sollte dann eben auch von der Zivilgesellschaft getragen werden, weshalb wir uns da eben auch auf die Spenden von einzelnen Leuten verlassen. Und wenn ihr uns da auch unterstützen wollt, dann könnt ihr auf kgp-sachsen.org gehen. Und da findet ihr unsere Fundraising-Kampagne, wo ihr uns auch unterstützen könnt. Genau, wir werden das auf jeden Fall alles auch nochmal verlinken. Ihr seid ja alle ziemlich mit diesen persönlichen Schicksalen und Gewalterfahrungen von Menschen, die sich an euch wenden, konfrontiert. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das schon ziemlich viel mit euch macht. Wie schützt ihr bzw. du dich vor so emotionalen Tiefpunkten? Und was motiviert dich eben trotz all dem, dieses wichtige Projekt weiter voranzutreiben bzw. mitzuwirken? Die Arbeit mit Polizeigewalt ist natürlich belastend. Um da wie man da immer sieht, so wie einzelne Schicksale eben davon betroffen sind, wie Betroffene auch darunter leiden, das ist manchmal schwer mit anzusehen. Und da versuchen wir uns bei der KGP gegenseitig damit zu unterstützen und auch darüber auszutauschen, nicht nur über die Geschehnisse, sondern auch, wie es uns damit geht, und versuchen, da so ein bisschen eine Reflexion auf unsere Arbeit stattfinden zu lassen. Auf der anderen Seite erzeugt natürlich, wenn man irgendwie sieht, dass beispielsweise im August 2022 4 Leute innerhalb von einer Woche von der Polizei erschossen wurden, das auch unglaublich viel Wut. Und ich finde, diese Wut ist auch eine Möglichkeit irgendwie man kann diese Wut in Motivation auch umwandeln. Und das treibt mich auf jeden Fall immer selbst an, wenn ich so sehe, wie viele Kontrollen stattfinden, wie viele Leute von der Polizei erschossen werden. Das ist natürlich ein großes Motivationsmoment für mich persönlich. Okay, dann danke dir für das Interview und für deine Zeit. Ja, sehr gerne, danke. Und alles Gute für eure Kooperation. De flashball pour bien nous traquer. Pas d'inhibition, cartouche réelle, des gens massacrés. Aucun procureur va les accuser ou attaquer. Trop de police, pas de justice. Qui nous tabasse, qui nous frappe et méprise. Système en crise, torture et supplice. Les droits de l'homme, on les jette dans la bise. Pas de pitié, pas d'amitié. J'ai pas confiance quand je vois les condés. Faut riposter, faut se protéger. Car qui nous protège de... Qui nous protège de la police? Wir danken vom Anarchistischen Hörfunk Dresden, der Kooperation gegen Polizeigewalt Sachsen, für das Interview und den Einblick in ihre wichtige Arbeit. Peter sprach auch die Vorbeugehaft in Bayern von Aktivistinnen der Klimagerechtigkeitsbewegung an. Seit dem 3.1., wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist die Räumung von Lützerath in vollem Gange und Polizeigewalt omnipräsent. Es gibt zahlreiche Aktivistinnen vor Ort, die von der Brutalität und Aufstellung berichten. Der folgende Beitrag aus Stadelheim nach Lützerath ist ein Ausschnitt von Radio Lora München, dein freies Radio München vom 13.01.2023. Es ist ein Interview mit Wolli, ein Ingenieur der Umwelttechnik, der im Dezember in Vorbeugehaft saß und nun vor als auch in Lützerath aktiv ist. Seit dem 21. Hintergrund ist der, ich habe angegeben, dass ich ja Weihnachten mit meinem Sohn verbringen möchte und deswegen die nicht länger als bis zum 21. in Aktion sein werde. Es gab dann diverse sonderbare Entscheidungen von dem Haftrichter in dem Beschluss. Der hat mich dann halt trotzdem, dass die Polizei beantragt hat, mich bis zum 12. in Haft zu nehmen, entschieden. Also bis zum 12.12. in Haft zu nehmen, hat er entschieden, mich bis zum 5.1. zu inhaftieren. Mit quasi einem Freigang über Weihnachten, also vom 24. bis zum 27. Das hat dann der ersten Haftüberprüfung nicht standgehalten, durfte ich also am 21. quasi gehen. Die Frage war nur, ob ich dann am 27. wiederkomme, wieder in den JVA Stadelheim gehen muss. Da kam dann die Frage, was ich denn ab dem 27. machen werde und meine Antwort war, ich werde meine Aktionen in und um Lützerath und Köln fortsetzen. Und dann wurdest du entlassen? Genau. Also das Problem war für Bayern erledigt und deswegen durftest du raus. Ja, man könnte es lustig ausdrücken, ja, das ist wie beim Wilden Westen, wenn der Sheriff quasi bis zum Ortsausgang begleitet. Aber so bayerische Polizeiaufgabengesetz geht halt nicht in Nordrhein-Westfalen. Und seit wann warst du dann jetzt oder bist du dann in Lützerath? Ja, ich bin gestern aus meinem Lock-on im Keller vom Eckartshof rausgeschnitten worden und aus Lützi geschmissen worden. Relativ deprimierend. An Silvester sind wir angereist bei 21,5 Grad, sodass man wenigstens gleich richtig weiß, warum man hingeht. Und dann warst du seitdem jetzt praktisch in Eckartshof, diesem alten Stall und Hof, der besetzt gehalten wurde. Und gestern wurdest du aus einem Lock-on geschnitten. Was ist denn ein Lock-on? Ja, allgemein jede technische Dinge, mit dem man sich halt irgendwo festmachen kann. Zum Beispiel gibt es ganz einfache Lock-ons, aber die sind sehr effektiv. Das sind so Fahrradschlösser, diese richtig massiven Bügelschlösser, die man sich um den Hals machen kann, um sich wo festzumachen. Das war bei mir jetzt nicht so der Fall, sondern eine Betonröhre mit einer Armierung drin, die in einem Betonklotz im Keller vergraben war. Und ich selbst habe mich mit einem Karabiner am Handgelenk, also an der Kette, an einem Handgelenk, dann daran quasi fixiert. Ich habe ausgesagt den Polizisten, dass ich mich selbstverständlich jederzeit lösen könnte, aber ich werde hier im Lock bleiben, bis der eine Bagger gesprengt wird und der andere nach Immrath abdreht. Die haben es dann vorgezogen, mich nicht im Keller sitzen zu lassen, sondern einfach mich rausgemeißelt und dann eben Treppe raufgetragen, mit dem Bollerwagen in die Bearbeitungsstraße gefahren, also Personalien aufnehmen, und dann mit dem Bollerwagen, bin nur einmal rausgefallen, mit dem Bollerwagen dann vor den Doppelreigenzaun, der um Lützerath gebaut wurde, gebracht und jetzt bin ich in München-Gladbach und ärgere mich. Deswegen vielleicht nur nochmal für dich, wie geht's für dich weiter? Ja, ich werde morgen bei der Demo teilnehmen und wenn es irgendwie eine Möglichkeit geben würde, nochmal nach Lützerath reinzukommen, dann würde ich diese Gelegenheit ergreifen und wieder irgendwie versuchen, mich in Lützerath fest zu zu machen, auf ein Dach zu klettern, auf einen Pott zu klettern, Monopott, Tripod, egal. Problem ist nur, außerhalb von Lützerath, vor dem Zaun, ist eine Reiterstaffel der Polizei. Der Zaun ist doppelreihig, man kommt schon drüber. Die Menschen, die es geschafft hatten, hatten blutige Hände. Also man müsste halt Decken drüber werfen. Im Inneren dieses doppelreihigen Zauns können problemlos Polizisten mit Hunden oder Security patrouillieren. Und im Inneren von Lützerath sind zwei Wasserwerfer und ein Räumpanzer und verschiedene Hundertschaften im Einsatz. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich schaffen werde, morgen diesen Zaun zu überwinden, liegen bei 0%. Ich werde es aber trotzdem versuchen. Dann danke ich dir für dieses Interview. Hast du noch einen Wunsch? Ich wünsche mir von den zuhörenden Menschen, bitte macht Lokalaktionen. Macht Druck auf RWE, macht Druck auf die Grünen, klebt euch an die Scheiben der Parteizentralen der Grünen, macht egal welche Art von zivilen Ungehorsam, macht es lokal, nach Lützerath anzureisen, ist wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll. Hauptsache ihr macht massiv Druck, damit sich doch noch irgendetwas ändert. There was a time when I believed that men could have their hold on me, that they could click their fingers and I would be the one to please. My decisions would be stained with all the things they had to say. I couldn't leave my house, my room without them standing in my way. But in the years to come, I'd find out all these ways to smash them down, to free myself of all the bullshit that I build my life around. But still, die Polizeigewalt begegnet uns also auch wieder in Lützerath. Wir dürfen uns beim Widerstand dagegen nicht auf Politik und Staat verlassen, die mit Großkonzern RWE Verträge schließen, die für uns alle eine Gefahr darstellen. RWE darf nach dem Vertrag 280 Millionen Tonnen Braunkohle im Tagebau Garzweiler bis 2030 abbauen. Um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, darf eigentlich bis Anfang 2023, also bis jetzt, nur weniger als 20 Millionen Tonnen abgebaut werden. Es kommt also zu einer Überproduktion von 260 Millionen Tonnen. Damit ist das 1,5-Grad-Ziel nicht einhaltbar. Dieses Vorgehen wird auch von der Bevölkerung nicht mitgetragen. Nach einer Online-Umfrage, an der 2051 Personen im Oktober teilnahmen, sind nur 72% der Bevölkerung in Deutschland gegen den Abriss weiterer Dörfer für die Braunkohle. Nur 14% der Befragten befürworten die Abbaggerung. Dies zeigt, dass das Vorgehen nicht getragen wird von der Bevölkerung. Es braucht also breiten Widerstand von uns allen dagegen. Most of my friends have been raped or abused in the dirty hands of cis men. That everything they knew and trusted crashed all around them. Now they're picking up the pieces, but they haven't quite found them. So now we're trying to support each other, but we don't always know how. Because from every moment we are faced with shame and disempowerment. And just when we think we're ready to live our lives again, well, you go and do it again. Well, you go and do it again. And still to this day, going to fucking cry. Well, I know you like to think of the stranger in the alley, the psychopath with no self-control in the movies. Well, I hate to break it to you, but it may just be your son, your nice guy of a friend, or your sweet loving husband. When our society raises us to take whatever we want, and that men are valid humans expected to be more dominant, that our needs only matter when we have a dick to a southern with, that consent is just a killjoy word to ruin perfect moments with. If you don't get permission, then that makes you a rapist. If they're drunk asleep, your partner all last night, they wanna live. There are no excuses, and there are no blurred lines. Get the fuck away from me and let me get on with my life. Who's it may take most, or it may take us. There may never come a day where we don't shed our tears, but we're powerful, we are beautiful, we are better than you'll ever be. Better watch out for your fucking life, cause you are now the enemy. And so from this day, you shall be Willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Heute mit unserer Januarsendung, wo wir uns mit dem Thema Polizeigewalt ist Alltag beschäftigen. Wir haben gerade so ein bisschen von Lützerath gehört, beziehungsweise euch einen Mini-Einblick gegeben. Und wir wollen aber gerne noch auf weitere Projekte hinweisen. Eben zum Beispiel den Fächerwald bei Frankfurt, der eben auch akut von Räumung bedroht ist. Und da geht es wahrscheinlich ab dem 16.01., also ab morgen wahrscheinlich los. Und es gibt natürlich noch weitere Projekte, deswegen wäre es super wichtig, dass ihr euch über eure lokalen Besetzungen informiert und guckt, was die Aktivistinnen vor Ort brauchen. Weil es bei uns eben gerade in der Nähe von Dresden, ist die Waldbesetzung Heibo bleibt. Und die wollen wir gerne nochmal mit aufgreifen, weil auch da die Räumung bevorsteht. Und da geben wir euch jetzt nochmal ein paar Hintergründe mit. Und hier gibt es noch einen kurzen Infoblog. In der Radeburg-Lausitzer Heide sollen 900 Hektar Waldfläche gerodet werden. Diese Fläche bildet gleichzeitig aber eben auch das Wassereinzugsgebiet für Moore. Die stehen unter Naturschutz, sind bedeutende Kohlenstoffsenken und Lebensraum für ganz spezifisch angepasste Tier- und Pflanzenarten. Und zum Erhalt der biologischen Vielfalt ist der Schutz von Wald- und Feuchtgebieten eben unerlässlich. Und leider sind sie in ganz Deutschland stark gefährdet. Hydrologische Gutachten zeigen, dass sich durch den Kiesabbau die Grundwasserneubildung eben drastisch reduziert. Dies bedeutet, dass die Moore langfristig trocken fallen. Zusätzlich werden die Kiesgruben teilweise mit Bauschutz verfüllt. Dadurch gelangen Nährstoffe und Salze ins Moor, was zur Zerstörung der Lebewesen und der Pflanzen in den sensiblen Moorbiotopen führt. Seit ungefähr 20 Jahren setzen sich auch engagierte BürgerInnen und Naturschutzverbände gegen den Ausbau des Kieswerkes ein. Sie gründeten die BürgerInneninitiative Contra Kiesbau Würschnitz. Und als im Jahr 2016 die Pläne eben für die Erweiterung des Kiesbau öffentlich bekannt gegeben wurden, reichten die umliegenden Kommunen, verschiedene Naturschutzverbände, Fachvereine, die Bürgerinitiative und einzelne Einzelpersonen Stellungnahmen gegen das Vorhaben ein. In diesen 34 Stellungnahmen wurde ausnahmslos erheblich oder grundsätzliche Bedenken gegen das Vorhaben eingebracht. All diese Bemühungen und Bedenken wurden von den Behörden aber weitgehend ignoriert. Und seit August 2021 ist ein Teil des Waldstückes besetzt. Genau, das Problem beim Heibo ist, dass angeblich ab dem 23.01.2023 geräumt werden soll. Und es gibt deshalb von den Aktivistinnen aus dem Heibo bleibt Aktionstage. Sie rufen zu Aktionstagen am 20. und 21. Januar 2023 auf. Und zwar soll es ein Skillsharing-Wochenende geben. Und bei dem Skillsharing-Wochenende gibt es verschiedene Workshops zu aller möglichen, gefüllt mit Wissen und Fertigkeiten, die eben geteilt werden, um über Waldbesetzungen Bescheid zu wissen oder allgemein sich zu informieren. Und ihr könnt euch alle mit einbringen, ohne in Anführungsstrichen Vollprofi zu sein. Es steht unter anderem auf dem Plan Klettern, Erste Hilfe, Kochen für große Menschengruppen. Und das genauere und detaillierte Programm könnt ihr in den nächsten Tagen euch ansehen. Da uns der Heibo quasi lokal so wichtig ist, haben wir letztes Jahr ein Feature veröffentlicht, wo wir die Aktivistinnen besucht haben. Auch da werden wir euch nochmal das Feature verlinken, wo ihr euch einfach informieren könnt und einen Einblick bekommt, bekommen könnt. Den Haibo findet ihr auf haibo.noblogs.org und es gibt auch noch eine ganze Menge andere Infokanäle, die Telegram-Kanal oder auch den Twitter-Kanal, wo ihr euch einfach wirklich über die aktuellen Geschehnisse informieren könnt. So, wir haben es jetzt wieder kurz vor fünf. Wir haben uns heute in unserer Sendung mit einem sehr schweren und komplexen Thema beschäftigt, denn Polizeigewalt ist eben leider Alltag. In dem Interview mit der Kooperation gegen Polizeigewalt habt ihr eben auch schon gehört, wie wichtig es ist, Graswurzelstrukturen bzw. das Aufbauen und Etablieren von unabhängigen Beschwerdestellen einzuführen. Und da wir eben auch wissen, wie unglaublich wichtig solche Projekte sind und vor allem sie dauerhaft und auch langfristig zu etablieren, rufen wir euch Hörerinnen eben nochmal auf, sich der KGP anzuschließen und sie zu unterstützen. Weiter haben wir bei uns in der Sendung euch einen Einblick gegeben, weil es eben gerade sehr aktuell ist, dass die Aktivistinnen der Klimagerechtigkeitsbewegung in Lützerath massiv von Polizeigewalt betroffen sind. Und nicht nur die Aktivistinnen der Klimagerechtigkeitsbewegung sind betroffen, sondern eigentlich fast jede Aktivistin, die sich gegen soziale Missstände auflehnt oder auch Menschen, die eben durch unser gesellschaftliches Raster fallen. Am Ende unserer Sendung wollte ich euch gerne noch ein paar Termine mitgeben. Es gibt eine Küfer vom anarchistischen Netzwerk Dresden, die sich endlich mal vorstellen wollen. Das ist am Dienstag, den 17.01. im Malobeo. Und zwar geht es da 17 Uhr los. Könnt ihr dem AND gerne unter die Arme greifen und beim Kochen helfen. Und ab 20 Uhr gibt es eine Gruppenvorstellung. Und zwar wir als anarchistischer Hörfunk aus Dresden haben die große Ehre, uns im Rahmen des anarchistischen Netzwerkes vorzustellen. Und falls ihr Interesse habt, uns mal kennenzulernen oder unsere Arbeit kennenzulernen, dann kommt doch gern vorbei und esst mit uns und habt einfach einen guten Abend. Ein weiterer Hinweis ist der 15.03. Das ist eben der Internationale Tag gegen Polizeigewalt. Und auch da gibt es Aufruf zu direkten Aktionen. Und wir werden euch noch Links in die Shownotes stecken, wo ihr euch nochmal informiert könnt, was in dem Tag alles geplant wird. Am Ende der Sendung wieder ein kurzer Hinweis, dass die Musik überwiegend Creative Commons war, ist. Und wir freuen uns auf den Februar. Den dritten Sonntag im Februar sind wir wieder zu hören. Und genau, passt auf euch auf, bleibt widerständig. Bis bald. Wie immer werden wir euch natürlich Quellen, aus denen wir Daten bezogen haben, verlinken. Und alles andere, was wir hier erwähnt haben an Initiativen, die Kooperation gegen Polizeigewalt, diverse Termine, werden wir euch in die Shownotes packen. Einen schönen Abend euch.